Was sind die evangelischen Räte? Die evangelischen Räte sind einige von Jesus Christus im Evangelium empfohlene Mittel, um zur christlichen Vollkommenheit zu gelangen. Willst du vollkommen sein, dann geh hin, verkaufe, was du hast und folge mir nach. Nicht alle fassen dies, sondern denen es gegeben ist, die evangelische Keuschheit, Zölibat.